Hierauf befahl Jahwe Mose, begib dich zum Pharao, denn ich habe seinen und seiner Höflinge Sinn verstockt, um diese meine Wundertaten an ihm zu verrichten, und damit du deinem Sohne und Enkel erzählst, was ich den Ägyptern angetan habe, und meine Wundertaten, die ich an ihnen verrichtet habe, damit ihr erkennet, dass ich Jahwe bin. Da begaben sich Mose und Aaron zum Pharao und sprachen zu ihm, so spricht Jahwe, der Gott der Hebräer, wie lange willst du dich noch weigern, dich vor mir zu demütigen? Lass mein Volk ziehen, damit es mich verehre. Denn wenn du dich weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, so will ich morgen Heuschrecken in dein Land einfallen lassen, und sie sollen das ganze Land bedecken, so dass man den Boden nicht mehr sehen kann, sie werden den Rest, der gerettet ward und von dem Hagel euch noch übrig gelassen ist, fressen und werden alle eure Bäume, die draußen sprießen, abfressen. Und sie werden scharenweise in deine Gemächer, die Gemächer aller deiner Höflinge und die Gemächer aller Ägypter dringen, wie es deine Ahnen und Urahnen, seit sie auf Erden sind, bisher nie erlebt haben. Hierauf kehrte er dem Pharao den Rücken und ging hinweg. Da sprachen die Höflinge des Pharao zu ihm, wie lange noch soll uns dieser da zum Fallstrick dienen? Lass doch die Leute ziehen, damit sie ihren Gott Jahwe verehren. Siehst du denn noch nicht ein, dass Ägypten zugrunde geht? Hierauf holte man Mose und Aaron zum Pharao zurück, und er sprach zu ihnen, geht hin und verehrt euren Gott Jahwe. Wer sind denn eigentlich die, welche hingehen sollen? Mose erwiderte, unsere Kinder und unsere Greise wollen wir mitnehmen, unsere Söhne und unsere Töchter, unsere Schafe und unsere Rinder wollen wir mitnehmen, denn wir haben Jahwe ein Fest zu feiern. Da erwiderte er ihnen, nun wohl. Jahwe sei mit euch, wenn ich euch mit euren kleinen Kindern zusammenziehen lasse, wahrlich, ihr habt Böses im Sinne. Daraus wird nichts, die Männer dürfen hingehen und Jahwe verehren, denn dies wolltet ihr ja. Hierauf jagte man sie vom Pharao hinweg. Da befahl Jahwe Mose, recke deine Hand aus über Ägypten und führe Heuschrecken herbei, und sie sollen über Ägypten heraufziehen und alle Bodengewächse, alles, was der Hagel übrig gelassen hat, abfressen. Da reckte Mose seinen Stab aus über Ägypten, und Jahwe ließ einen Ostwind gegen das Land hinwehen den ganzen Tag und die ganze folgende Nacht hindurch, als es Morgen wurde, hatte der Ostwind die Heuschrecken herbeigetragen. Da zogen die Heuschrecken herauf über ganz Ägypten und ließen sich nieder an allen Orten in Ägypten in ungeheurer Menge, vorher war nie ein solcher Heuschreckenschwarm dagewesen, und es wird auch nie wieder einen solchen geben. Und sie bedeckten das ganze Land, so dass der Boden nicht mehr sichtbar war, und sie fraßen alle Gewächse auf dem Feld und alle Baumfrüchte, welche der Hagel übrig gelassen hatte, so dass gar nicht Grünes übrig blieb an den Bäumen und an den Feldgewächsen in ganz Ägypten. Da ließ der Pharao eiligst Mose und Aaron rufen und sprach, ich habe gefehlt gegen Jahwe, euren Gott, und gegen euch. Aber verzeih mir meinen Fehltritt nur dies eine Mal noch, und legt bei Jahwe, eurem Gotte, Fürbitte ein, dass er wenigstens diese schreckliche Plage von mir abwende. Da verließ er den Pharao und flehte zu Jahwe. Jahwe aber ließ einen sehr starken Westwind als Gegenwind wehen, der nahm den Heuschreckenschwarm mit und warf ihn ins Schilfmeer. Keine einzige Heuschrecke blieb übrig im ganzen Bereiche von Ägypten. Aber Jahwe verstockte den Sinn des Pharao, und er ließ die Israeliten nicht ziehen. Hierauf gebot Jahwe Mose, recke deine Hand gen Himmel empor, so soll Finsternis über Ägypten kommen, so dass man die Finsternis wird greifen können. Und Mose reckte seine Hand gen Himmel empor, da kam dichte Finsternis über ganz Ägypten, 3 Tage lang. Keiner konnte den anderen sehen, niemand von seinem Platze weggehen, 3 Tage hindurch, die Israeliten aber hatten alle Licht in ihren Wohnungen. Da ließ der Pharao rufen. Und sprach, geht hin, Jahwe einen Gottesdienst zu halten. Eure Schafe und Rinder jedoch müssen zurückbleiben, eure kleinen Kinder dürfen mitgehen. Mose erwiderte, du selbst musst uns Schlacht- und Brandopfertiere mitgeben, damit wir sie für Jahwe, unseren Gott, zurichten, aber auch unser Vieh muss mitgehen, keine Klaue darf zurückbleiben, weil wir davon welche nehmen müssen, um Jahwe, unserem Gott, unsere Verehrung zu bezeigen. Wir wissen ja nicht, wie wir Jahwe verehren sollen, bis wir dorthin kommen. Aber Jahwe verstockte den Sinn des Pharao, und er weigerte sich, sie ziehen zu lassen. Und der Pharao sprach zu ihm, fort mit dir. Hüte dich, mir nochmals unter die Augen zu kommen, denn wenn du mir unter die Augen kommst, musst du sterben. Mose erwiderte, also du hast es gesagt, ich werde dir nicht mehr unter die Augen kommen.